Die Weltenfabrik. Fang und der Wettlauf von Olaya. Eine Hörgeschichte von Christoph Dolge. Die Membranen des Schiffes blähten sich im Sonnenwind. Fang, derzeit einziger Drache der Weltenfabrik, wenn auch nur einen knappen Meter lang, hockte unruhig auf der Kante eines Sessels und beobachtete, womit sich seine Begleiter beschäftigten. Avia, die Pflanzenfrau von Jiliban, saß im Kommandostuhl ihres gemeinsamen Raumfahrzeugs und ließ ihre Hände auf den Steuerkonsolen ruhen. Sie war mit der Substanz verschmolzen, aus der die Oberfläche bestand, und übertrug ihre Befehle unmittelbar auf das Bewusstsein ihres Gefährts. Brommin hatte auf einem weiteren Sitz Platz genommen und beobachtete durch ein Sichtfenster das Geschehen im All. Die transparente Pflanzenhaut vor ihm verfärbte sich und pulsierte, um interessante Details des Ausblicks hervorzuheben. Der Worka schaukelte mit den Stummelbeinchen und war vollauf konzentriert. Mit schnellen Handbewegungen wischte er auf der Darstellung herum, sortierte die angezeigten Daten, vergrößerte wichtige Ansichten und verfolgte die Bewegungen anderer Raumschiffe. Seine 6 Arme wiegten in ständigem Auf und Ab hin und her. Schon die Tatsache, dass er seine Hände unabhängig voneinander koordinieren konnte, bereitete Fang beim Zusehen Kopfschmerzen. Levirock dagegen, der 2 Meter Kentaurenkrieger, zog es vor, zu stehen. Das Hinterteil seiner Pferdehälfte lehnte gegen einen Strebpfeiler, sodass auch er eine lässig entspannte Haltung einnehmen konnte. Zum aktuellen Geschehen trug er wenig bei, denn Raumnavigation und Astronomie waren eher nicht seine Stärken. Er schaute mürrisch zu, wie Avia mehr und mehr mit dem Kommandosessel verschmolz. »Grauenhafte Idee! Diese lebendigen Raumschiffe! Ich will nicht auf etwas angewiesen sein, das krank werden kann oder schlechte Laune bekommt, wenn ich mal vergesse, ihm sein Fläschchen zu geben«, grollte Levirock. Brommin antwortete, ohne sich von seinem Schirm abzuwenden, »Du vergisst dabei zahlreiche Vorteile, die diese Systeme haben. Am wichtigsten ist sicherlich die Fähigkeit, bei Verletzungen ohne Wartungstechnik auszukommen und diese unabhängig zu reparieren. Außerdem brauchst du keinen Programmierer für die Steuerung. Während diese Schiffe aufwachsen, erlernen sie ihr Handwerk selbstständig. Erst die ausgewachsenen Barken werden mit Mannschaften ausgestattet. Wenn sie schon alle Tricks und Kniffe kennen, sie richten sich stets nach den Sonnen, weichen Gefahren aus und sind in der Lage, aus simplen organischen Bausteinen komplexe Produkte herzustellen.« Dabei klopfte er demonstrativ auf sein Sitzmöbel. Wie immer trieb seine Stimme, die so gar nicht zu seinem plumpen Körper passen wollte, dem Drache ein Grinsen ins Gesicht. Jedes Mal schien es, als würde sich ein greises, zerbrechliches Weiblein in ihm versteckt halten, obwohl der Worka durchaus männlich und nicht gerade winzig war. Als Fang mit seiner Truppe auf der Brücke des Schiffes angekommen war, hatte es unbemannt im Raumhafen gelegen und geschlafen. Brommin war sofort Feuer und Flamme, die fremdartige Biochemie zu untersuchen, und hatte allerlei Geräte ausgepackt. Doch Avia hatte ihm einen Großteil der Arbeit abgenommen, nachdem sie sich mit Shiami, ihrem neuen Gefährt, verbunden hatte. Die Jelibani war als Blätterbardin in der Lage, mit anderen Pflanzenwesen zu kommunizieren und ihr Verhalten tiefgründig zu beeinflussen. Das war bei dem Sternenfahrzeug auf offene Arme gestoßen. Nur Minuten nach ihrer Vereinigung hatte Avia dafür gesorgt, dass Sitzgelegenheiten, Steuerpult und Sichtfenster ganz nach ihren Bedürfnissen aus dem Schiffskörper wuchsen. »Wie viel Zeit haben wir noch?«, fragte Levirock, der sich seine schlechte Laune nicht durch Brommins Begeisterung verderben lassen wollte. 6 Stunden«, erklärte Fang. »Gibt es bisher Zeichen dafür, dass der Asteroid entdeckt wurde? Ist er schon in Sicht? Wie wollen wir ihn eigentlich nennen? Ha, ich bin für Thor. Das ist ein Donnergott aus einer meiner Lieblingswelten. Hey, Levirock, wenn wir schon keinen direkten Kontakt zu den Einheimischen aufbauen können, dann wäre es eine große Hilfe, wenn du dir von Avia einen Empfänger einrichten lässt und abhörst, was die Olayaner zu sagen haben.« Unzufrieden knurrend schlurfte Levirock zum Kommandostuhl und warf Avia einen Blick zu. Sie blinzelte ihn an, als sie ihre Aufmerksamkeit vom Schiff abzog und ihn fokussierte. Sie tauschten sich darüber aus, welche Ausrüstung Shiami produzieren musste, um Fangs Auftrag zu erfüllen. Unterdessen erklärte Bromin: Bisher gibt es keine nennenswerten Schiffsbewegungen, die den berechneten Weg des Asteroiden kreuzen. Ihn selbst kann ich noch nicht erkennen. Und unser Schiff übrigens auch nicht. Dann betrachtete er eine andere Stelle seiner Sichtmembran und rief erstaunt: Wenn alle Informationen stimmen, dann sollten wir die Bahn des Asteroiden in einer Stunde erreichen. Wir sind ziemlich flott unterwegs. Einige Minuten später war Levirock dabei, sich mit einer Abhöreinrichtung vertraut zu machen, die aus einer der Wände herausgewachsen war. Er trug Kopfhörer und brummte unwillig vor sich hin, folgte aber dem Befehl des Drachen widerspruchslos. Auf dem Pult lag ein Übersetzungscomputer, der ihm half, Fragmente des olajanischen Funkverkehrs zu entschlüsseln. Bislang schien er nichts von Interesse aufgefangen zu haben, woran auch der Umstand schuld war, dass die Fähigkeiten seines technischen Hilfsmittels eher beschränkt waren. Fang ärgerte sich wieder einmal, dass er nicht auf die Mächte eines Sehneschals zurückgreifen konnte, der in der Lage gewesen wäre, jede Sprache auch außerhalb der Weltenfabrik problemlos zu verstehen und zu sprechen. »Shiami ist neugierig, was unser Plan ist«, sagte Avia unvermittelt. »Was? Ist das Schiff zu solchen Gedanken fähig? Neugier? Pläne nachvollziehen? Ich dachte, es ist eine Pflanze«, fragte Fang. »Ich bin selber auch eine Pflanze. Ich hoffe, du hegst bezüglich meiner geistigen Fähigkeiten keine derartigen Bedenken.« »Das war dumm. Ich muss um Entschuldigung bitten. Der Umgang mit intelligenten Pflanzen ist mir immer noch keine zweite Natur geworden. Nun also, ich hätte es zumindest diesem Weltraumgewächs nicht zugetraut.« Avia machte ein Geräusch, das einem Schnaufen nahe kam. Allerdings verfügte sie als Pflanze über keine Lunge oder eine Nase, wie Tiere sie haben. Für eine Sekunde verlor sich Fang gedanklich in der Frage, wie sie dann überhaupt sprechen konnte. Jedoch antwortete sie ihm bereits: »Zumindest ist Shiami nicht in der Lage, im klassischen Sinne zu denken, aber ihre Emotionen kann ich deutlich spüren. Zum Beispiel freut sie sich über die Bewegung, die wir ihr gönnen. Ihre Solarblätter spüren das Streicheln der Sonnenwinde, ihre Rinde schließt alle Mikrometeoriten und Konzentrationen von Weltraumstaub aus. Und sie ist neugierig, wohin die Reise geht, ob sie sich lange der direkten Lichteinstrahlung erfreuen kann und ob Gefahren auf uns warten, auf die sie sich vorbereiten kann.« Das war eine gute Frage. Olaya war eine hinreichend erkundete Welt. Sie wurde regelmäßig von Agenten besucht, die ihre Stabilität überwachten und seltene Lebewesen, Mineralien und Asteroiden sammelten. Der Erbauer, der dieses Universum aus der Taufe gehoben hatte, war daran interessiert, wie sich die zahlreichen pflanzlichen und tierischen Bewohner gegenseitig unterstützten. Im Gegensatz zu anderen raumfahrenden Spezies waren die Olayaner technisch kaum entwickelt. Sie lebten dafür in einer komplizierten Symbiose mit zahlreichen anderen Organismen, die weitestgehend die Zwecke elektrischer, technischer und mechanischer Werkzeuge erfüllten, die auf anderen Welten genutzt wurden. Große Anstrengungen wurden unternommen, diese Lebewesen von Alaya zu bergen und in der Weltenfabrik oder auf anderen Welten einzusetzen, aber bisher waren kaum Ergebnisse vorzuweisen. Ein lebendiger Raumanzug, eine Telegrafenranke und eine Art atmender Kühlschrank. Mehr Früchte hatte die Arbeit noch nicht abgeworfen. Der Umstand, dass dieses Universum autark war und die Existenz der Weltenfabrik vor seinen Bewohnern versteckt gehalten werden musste, trug nicht dazu bei, die Forschung zu erleichtern. Nun saßen sie zu viert in einem Raumschiff, das seine Energie selbst erzeugte, in dem es Sonnenstrahlen mit riesigen Blättern einfing, die wie Segel rund um seinen gestreckten Leib aufgespannt waren. Eigentlich handelte es sich bei Shiami um einen ausgesonderten Frachter, weswegen ihre Ausstattung ein wenig zu wünschen übrig ließ. Allerdings machte sie dies durch eine geräumige Ladebucht wett, in welcher das Einsatzteam der Weltenfabrik in stundenlanger Arbeit Tonnen von taumochymischen Sprengstoff gebunkert hatte. Jeder von ihnen war ein Dutzendmal hin und her gesprungen, immer wieder bis zur Oberkante beladen mit giftig schillernden Paketen. Keiner wusste so genau, wo Fang dieses Material so schnell auftreiben konnte. Der Umstand, dass ihm alle stillschweigend zutrauten, explosive Vorräte innerhalb der Weltenfabrik zu lagern, die imstande waren, sie vollständig zu zerlegen, zeigte, wie viel Vertrauen sie in den kleinen Drachen hatten. Er wusste, was er tat, und er war bereit, jedes kalkulierbare Risiko einzugehen, um die Welten für die Ersorgte vor Schaden zu bewahren. Der Flug zum Asteroiden verlief auch sonst problemlos. Levirock beschwerte sich zwar ab und an über den Ritt auf einer lebenden Bombe, aber zumindest Avia und Brommin erledigten ihre Aufgaben zur vollen Zufriedenheit Fangs. Sie passten ihre Geschwindigkeit der des Felsbrockens an und machten sich auf den Weg zur Raumschleuse. »Was wissen wir über diesen Dreckklumpen?« fragte der Kentaur, der immer noch keinen Anlass sah, seine Laune zu verbessern. Diesmal antwortete ihm Avia. »Ich weiß nicht, wie sehr du dich in Astronomie auskennst, aber man könnte meinen, du hättest eine Spur einer Ahnung. Dreckklumpen trifft nur nicht auf Tor zu. Auf Jeliban gibt es Kometen, die auf festen Bahnen durchs All fliegen. Sie ziehen einen langen, leuchtenden Schweif hinter sich her und sind gut erkennbar. Wenn wir es mit so einem Phänomen zu tun hätten, wäre die ganze Sache wesentlich leichter. Und die Olearianer hätten ihn schon entdeckt. Diese Kometen bestehen nämlich zum größten Teil aus Eis.« Levirock räusperte sich unwirsch und fiel ihr ins Wort. »Und unser Freund hier besteht aus purem Stahl, sonst bräuchten wir nicht so viel Sprengstoff, stimmt's?« Mit hochgezogener Braue musterte Avia den Krieger. Als ehemalige Hohepriesterin auf ihrer Heimatwelt hielt sie sich an hohe Standards der Etikette und beantwortete jegliche Ungehobeltheit, die sich der Kentaur leistete, mit äußerstem Missfallen. Auch diesmal raschelte der breite Kragen aus Blättern, der hinter ihrem Haupt aufragte. Der Schmuck, der optisch ein wenig die fehlenden Haare der Pflanzenfrau ersetzte, wechselte die Farbe zu ungehaltenem Purpur. Sie zischte: »Wünschst du dir eine möglichst schwere Aufgabe? Warum lässt du mich nicht einfach aussprechen? Ich bin schon mehrfach schwer enttäuscht gewesen von deinem Benehmen, aber weiterhin lässt du keine Gelegenheit aus, mir querzukommen. Nein, Stahl ist es nicht, und nein, ich billige zwar Fangs direkten und unmissverständlichen Ansatz, den Brocken zu sprengen, aber schöner wäre es, wir fänden einen anderen Weg.« Der erwähnte Drache räusperte sich. »Mir ist bisher nichts Besseres eingefallen. Um die Bahn des Asteroiden jetzt noch drastisch zu ändern, fehlt uns die Zeit. Die Schwerkraft des Zentralplaneten würde ihn dennoch einfangen. Wir können nur dafür sorgen, dass die Restteile dieses vagabundierenden Berges klein genug sind, um von der Atmosphäre aufgefangen oder abgelenkt zu werden. Und zumindest nicht zu groß, damit die Bewohner dieser Welt eine Chance haben, die Zerstörung durch den Einschlag zu überleben.« Sie hatten die Schleuse erreicht und stiegen in die unterschiedlichen Raumanzüge, die sie dabei hatten. Fang war größtenteils resistent gegen Kälte und Vakuum des Alls und brauchte nur einen Helm, um seinen Kopf zu schützen. Avia band sich einen Gürtel um, von dem mehrere Schläuche abgingen, die ihren Körper an strategischen Punkten mit Sauerstoff versorgten. Außerdem konzentrierte sie sich und überzog ihre Haut mit einer harten Rinde, um genauso gegen die Unbill des Weltraums geschützt zu sein wie Shiami. Unterdessen zwängten sich der Worka und der Kentaur in Spezialanfertigungen, die ihren gesamten Leib umhüllten. Insbesondere Brommin mit seinen 6 Armen verlor dadurch leider enorm an Beweglichkeit, sah aber auch nicht unwesentlich alberner aus als Levirock, dessen Pferdeleib nur mit Avias Hilfe in den Anzug schlüpfen wollte. Die Pflanzendame ließ die Gelegenheit, ein paar stechende Bemerkungen über die Physiologie eines Kentauren fallen zu lassen, nicht ungenutzt verstreichen. Dann öffnete sich die Schleuse. Es war kein technisch-mechanischer Prozess wie bei einem konventionellen Raumschiff, eher wirkte es so, als würde sich ein Mund öffnen. Die Luft entwich zischend, während sich der Schlund langsam auseinanderbog und das Pflanzenharz, welches die Öffnung gegen das Vakuum des Alls versiegelt hatte, lange Fäden zog. Chiami hatte sich parallel zu dem Asteroiden ausgerichtet, sodass jeder der Agenten nur einen kleinen Sprung vollführen musste, um ihn zu erreichen. Sie trugen Planescates, die universelle Antwort der Weltenfabrik auf die Frage, wie komme ich da wohl hin? Mit diesen Schuhen konnten sie wie mit Schlittschuhen auf einer Oberfläche gleiten, die nur in ihrem Geist existierte. Außerdem verhinderten sie, dass ihre Träger bei der fehlenden Gravitation des Asteroiden ins All abdrifteten. Nur Fang, der als Drache über eine magische Flugbegabung verfügte, konnte aus eigener Kraft zu dem gefährlichen Himmelskörper schweben. »Wie groß ist das Ding?«, fragte Levi Rock. Trotz der Gleitschuhe, die in seinen Hufen befestigt waren, machte er trabende Bewegungen. Ein schlittschuhfahrender Kentaur wäre auch der Gipfel der Lächerlichkeit gewesen. »Hast du denn nicht aufgepasst, als ich euch eingewiesen habe? Oder kommt da wieder der vergessliche Pferdeteil durch?«, giftete Fang. 50 Kilometer Länge, 30 breit und 30 hoch, ein ordentlicher Brocken. Zu wenig für eine nennenswerte Eigenschwerkraft. Zu viel, falls er auf diesem Planeten krachen sollte.« Dabei deutete er ungefähr in Richtung der olajanischen Heimat. Noch war sie kaum mehr als ein heller Lichtpunkt, aber in den kommenden Stunden würde sich dies dramatisch ändern. »Und jetzt hurtig, wir müssen die beste Stelle finden, um den Sprengstoff zu deponieren.« Systematisch suchten sie den Asteroiden ab, immer darauf bedacht, natürliche Spalten und Klüfte zu entdecken, die als Ansatzpunkt für eine Sprengung nützlich wären. Zwar hatte Levirock mit seiner Behauptung, er wäre aus purem Stahl, zum Glück Unrecht, aber sonst war Thor extrem massiv. Seine Hülle bestand zum großen Teil aus Eisen- und Manganoxiden und wirkte so glatt wie ein Flusskiesel. Jeder von ihnen hatte vorher schon Weltraumspaziergänge unternommen und auch andere Planetoiden und Kometen besucht, aber diese waren stets unregelmäßig geformt, mit Kraternarben und Schluchten überzogen. Thor dagegen wirkte, als wäre seine gesamte Oberfläche mit einem Sandstrahl poliert worden. Während sie fieberhaft nach einem Ansatzpunkt suchten, stellte Brommin das nächste Problem fest. »Ihr rotiert und die eigene Achse geht in Deckung!« Jeder von ihnen wusste, was das bedeutete. Und so spurteten sie mit den Planescates zurück zur Schleuse der Chiami. Hinter ihnen zog wie ein zweiter Horizont eine helle Lichtgarbe über die Flanke des Asteroiden. Von keiner Atmosphäre gebremst oder gestreut, schlug die Sonneneinstrahlung mit voller Wucht auf den Himmelskörper. Es gab keine Dämmerung, sondern nur kalten Schatten und gleißende Hitze. Schlagartig erhöhte sich die Temperatur um mehrere hundert Grad. Keuchend blickten die Agenten aus der Luke. »Warum hat das keiner von uns vorher bemerkt?«, fragte Fang. »Das war dann wohl mein Fehler«, antwortete Avia. »Ich habe schon gesehen, dass sich der Asteroid dreht, aber ich dachte nicht, dass es ein Problem wäre. Ich habe mich auf die Sonne gefreut.« Sie machte ein dumpfes Schluckgeräusch, als säße ein Knoten in ihrer Kehle. »Die ganze Zeit habe ich nur überlegt, ob die Drehung es schwierig macht zu landen, aber Chiami hat sich angepasst. Es war ein leichtes, ihre Position an die Rotation anzupassen, sodass sie immer über derselben Stelle schwebt.« »Wie sollen wir dann den Sprengsatz anbringen?«, fragte Levirock. »Wir brauchen mindestens eine Stunde, um das ganze Zeug auszuladen. Und ich vermute nicht, dass das Material sich gern von der Sonne kochen lässt, oder?« Ohnmächtig schlug Fang mit seiner kleinen Drachenfaust gegen die Schleusenwand. »Bei allen Feuern von Zuramak! Es hätte doch auch einmal einfach sein können! Avia, dich trifft keine Schuld. Wir erwartet schon von einer Jelibani, dass sie die Sonne als Feind sieht. Ich hoffe aber, so ein Fehler passiert dir nicht noch einmal.« »Brommin, was meinst du? Gibt es eine Möglichkeit, die Rotation des Asteroiden zu beeinflussen?« »Dafür muss ich zurück auf die Brücke, aber ich denke, hier können wir nichts mehr ausrichten.« Eilig kehrten sie in den Kommandoraum zurück, wo alle hektisch nach einer Alternative suchten. Der Volka betrachtete seinen Sichtschirm und wählte nacheinander verschiedene Punkte des Asteroiden aus, studierte seine Drehung, während Avia sich wieder mit dem Schiff verband und versuchte, eine feste Verbindung zu Thor aufzubauen. »Es gibt keine Greifarme, keine Andockklammern oder Ähnliches. Ich könnte versuchen, Chiami behutsam gegenhalten zu lassen, aber so glatt wie dieser Brocken ist, bekommt sie ihn nie zu fassen. Könnten wir mit einer kleinen Ladung eine Art Unebenheit in der Oberfläche schaffen?« Die Antwort kam prompt. Fang fauchte. Auf keinen Fall! Wir brauchen jedes Gramm von dem Sprengstoff. Ich habe schon jetzt Zweifel, ob er überhaupt genügen wird, das Ding zu zerlegen. Bei einer so ebenen Außenseite würde ein Großteil der Explosion einfach ins All reflektiert. Wirkungslos. Wir könnten bohren, versuchte Levirock einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Dies wurde allerdings nur mit einem verächtlichen Schnauben des Drachen quittiert. Brommin fragte, gibt es mittlerweile Hinweise darauf, dass die Olayaner den Asteroiden sehen? Nein. Der Kentaur wirkte niedergeschlagen. Sobald es für ihn eine Gelegenheit gäbe, auf irgendetwas oder jemanden einzuschlagen, würde sich seine Stimmung wieder gravierend bessern. Bis dahin mühte er sich mit den langwierigen, technischen Fragen der Mission ab und wirkte dabei wie ein Nichtschwimmer im Haifischbecken. Das war definitiv nicht seine Art von Arbeit. Ich gäbe einen Klumpen Gold für einen Sehneschall. Da muss doch eine Möglichkeit bestehen. Können wir eine Nachricht zusammenstellen, um die Olayaner zu warnen? Fragte Fang. Er schlängelte sich neben Levirock durch die Luft und betrachtete dessen Pult. Den Übersetzungscomputer konnte auch er bedienen. Neugierig tippte er mit den Krallen auf dem Bedienelement herum und formulierte eine Botschaft. Das war gar nicht so einfach, da sie weder wussten, wer diese Sendung empfangen würde, noch wie die Olayaner sich im Raum orientierten. Avia, kann Chiami uns ihre Koordinaten geben? Fragte Fang. Nein, es gibt kein technisches oder mathematisches Navigationssystem. Sie denkt rein in Maßstäben von oben, unten, links, rechts, entfernt und nah. Es war gar nicht so leicht, sie in die richtige Richtung zu schicken, aber ich schaue mal, ob sie einen Ruf kennt, der andere Schiffen zeigt, wo sie sich befindet. Zumindest eine grobe Angabe sollte möglich sein. Noch 3 Stunden! Wenn wir nicht bald sprengen, wird der Versuch vergeblich sein, weil die Trümmer zu dicht beieinander liegen und trotzdem alle den Planeten treffen. Brommin war aufrichtig besorgt. Von allen Mitgliedern der Truppe war er derjenige, der am meisten litt, wenn er andere Wesen Schmerzen oder den Tod erdulden sah. Aus diesem Grund hatte er auch den Beruf des Heilers ergriffen, ein Posten, den die aktuelle Mission bisher nicht erforderlich gemacht hatte. Wo ist die Zeit hin? Fauchte Fang. Sein Tippen auf dem Übersetzer verwandelte sich langsam in ein Hämmern. Verflucht, dieses Ding hat keine Ahnung von simpelsten Ausdrücken. Wir hätten die olayanische Sprache besser studieren müssen. Ein Kontakt stand bisher nie zur Debatte, erinnerte ihn Avia. Aber je mehr wir über ihre Kultur wüssten, desto einfacher wäre es, sie zu warnen. Fang, eine solche Einmischung ist extrem gefährlich. Keiner sollte dir erklären müssen, was die Konsequenzen... Ich kenne die möglichen Konsequenzen, brüllte Fang. Ich kenne sie. Aber ich lasse nicht zu, dass wir einfach seelenruhig zusehen, wie dieser Asteroid auf eine bewohnte Welt knallt, wie... Ein Fußball auf eine Torte, half Levirock. Ach, halt dein Maul, du dummes Pferd, fauchte der Drache. Die Luft um ihn herum flimmerte. Die Rauchschwaden, die aus seiner Nase aufstiegen, hatten eine beunruhigende Dunkelheit angenommen. Du hast ja keine Ahnung, was ja auf dem Spiel steht. Für dich ist nur wichtig, jemandem richtig die Fresse polieren zu können. Alles andere ist zweitrangig, du Tumberschläger! Bemühe dein Gehirn. Groß genug ist dein Schädel ja, damit darin nicht ausschließlich Stroh vor sich hingammelt. Hoffentlich schwappt hinter deinen Augen auch ein bisschen Denkvermögen herum. Die 3 anderen Agenten blickten sich ratlos an. Zwar wusste jeder von ihnen, dass Fang zu Zornesausbrüchen neigte, aber solche Beleidigungen waren eine Grenze, die er normalerweise nicht überschritt. Damit er derartig die Beherrschung verlor, musste ihm die Situation wirklich erheblich zusetzen. Avia versuchte zu beschwichtigen. Noch ist nicht alles verloren. Arbeite du an deiner Nachricht. Wer, wenn nicht du, sollte in der Lage sein, die Situation so drängend zu schildern, dass die Olayaner aufwachen. Levirock, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich versuche dich, Chiami, so stabil wie möglich im Schatten hinter dem Asteroiden zu halten. Vielleicht erhalten wir die Aufmerksamkeit der Einheimischen, wenn wir eine gezielte Sprengung durchführen. Nur ein kleiner Teil unserer Vorräte. Es sollte aber sichtbar sein. Offenbar froh darüber, eine andere Aufgabe zu bekommen und nicht mehr dem immer noch vor sich hin fluchenden Drachen ausgesetzt zu sein, nickte Levirock gewichtig und machte sich auf den Weg. Normalerweise hätte er noch ein paar rüpelhafte Bemerkungen darüber zum Besten gegeben, dass nicht Jelibani, sondern Fang das Kommando hatte. So aber fügte er sich ohne Murren in die neue Pflicht. Nun erklärte Brommen: Wir sind mittlerweile so nah, dass der Asteroid problemlos von ihren optischen Systemen aufgelöst werden sollte. Ich habe meine Nachforschungen ernst genommen. Die Olayaner verfügen über eine Anordnung von Augen, wie man sie von Springspinnen anderer Welten kennt. 4 große, nach vorn gerichtete Linsen. Zusätzlich um den Kopf mindestens 10 weitere Sichtzellen. Es ist unmöglich, dass sie diesen neuen Stern übersehen, zumal er mittlerweile deutlich mehr als nur ein Punkt an ihrem Himmel ist. Sorgenvoll strich er über seinen Datenschirm. Und noch immer kein Zeichen einer Reaktion. Keine Änderung ihrer Schiffsbewegungen. Sie grasen über die Felder, sammeln die Ernte ein, jäten parasitische Vakuumschnecken, bewässern die nachwachsenden Raumschiffpflanzen. Ich würde zu gern ein paar Tage hier verbringen und studieren, welche Biochemie es ihnen ermöglicht, im Vakuum Photosynthese zu betreiben, wie sie das Eis in flüssiges Wasser verwandeln, welche Wirkstoffe für neue Medikamente sich hier verbergen. Fang, glaub mir, auch ich will nicht, dass diese Vielfalt an Wundern verloren geht. Und sei es nur, weil ich hier einen unerkundeten Apothekergarten erkenne. Avia hat recht, noch ist nichts verloren. Also weiter. Levirock unterdessen schimpfte freudlos vor sich hin. Ein richtig herzhafter Fluch wollte ihm nicht einfallen. All das war einfach keine Arbeit für einen beinharten Kämpfer wie ihn. Als er den Sprengstoff besorgt und den Raumanzug endlich wieder versiegelt hatte, schnaufte er vor Anstrengung. Meine Güte, schnaufte er vor Anstrengung. Also gut, auch hier braucht es offenbar die Muskeln und die unermüdliche Ausdauer eines Kentauren. Wäre doch gelacht. Dabei warf er sich die Tasche mit dem Material über den Pferderücken und aktivierte die Schleusenprozedur. Mittlerweile hatte Avia einen Weg gefunden, eine Art Außenbeleuchtung des Raumschiffs zu aktivieren. An den Seiten Chiamis glitzerten biolumineszente Bänder und hüllten die Oberfläche Tors in sanften Schimmer. Levirock machte einen Satz und landete auf dem Asteroiden. Unter seinen Hufen spürte er ein dumpfes Vibrieren, ganz so, als würde auf der anderen Seite des Himmelskörpers immense Trommeln geschlagen oder als würde eine überdimensionierte Waschmaschine im Raum nebenan den Schleudergang starten. Missmutig klopfte er mit der Kante seiner Planescales auf die harte Schale. Du willst mir doch jetzt nicht unter dem Hintern zerbrechen, was? Ha, sei es drum. Dann wäre das Problem wenigstens gelöst und wir könnten wieder nach Hause. Also komm, alter Junge, wo juckt es? Wo willst du denn ein bisschen gekratzt werden? Niemand hatte daran gedacht, dass sie sich trennen würden und dann nicht mehr miteinander sprechen könnten. Innerlich verfluchte sich Levirock dafür, kein Funkgerät oder etwas Ähnliches eingepackt zu haben. Die richtig saftigen Flüche machten erst dann Spaß, wenn auch andere daran teilhaben konnten. Obwohl er von einer Welt stammte, die technisch wenig fortgeschritten war, hatte er die Vorzüge ausgereifterer Werkzeuge zu schätzen gewusst. Nur bei seiner Bewaffnung vertraute er auch weiterhin darauf, womit er aufgewachsen war. Schnell hatte er die Ladung angebracht und den Zünder eingestellt. Fang war so schlau gewesen, jeden seiner Mitagenten im Gebrauch des Sprengstoffs zu unterweisen, sodass auch Levirock problemlos klarkam. Dann sputete er sich, zurück ins Schiff zu kommen. Der wandernde Gluthorizont der Sonne hatte ihn schon fast wieder erreicht, als die Schleuse sich hinter ihm schloss. Obwohl das Vakuum des Alls wenig geeignet war, um eine Druckwelle zu transportieren, spürte der Kentaur die Erschütterung der Explosion deutlich. Shiami erbebte. Dann begann das Schiff als Reaktion auf diese Störung Anpassungen durchzuführen. Staunend sah Levirock, wie die Schleusentür sich wölbte, weil ihre Panzerung wuchs. Die Oberfläche überzog sich mit einem lackartig glänzenden Material. Als er prüfend mit dem Finger dagegen klopfte, erschien es ihm stahlhart. Ähnlich wie auch Avia konnte ihr Gefährt seine Gestalt rasant ändern. Ohne dass die Yelibani in ihrem Kommandostuhl viel dagegen tun konnte, zog Shiami beleidigt ihre Blätter ein, legte Ausläufer und Arme straff an seinen tropfenförmigen Leib. Ohne dass Avia in ihrem Kommandostuhl viel dagegen tun konnte, ohne dass die Yelibani in ihrem Kommandantenstuhl viel dagegen tun konnte, zog Shiami beleidigt ihre Blätter ein, legte Ausläufer und Arme straff an ihren tropfenförmigen Leib und begann auch ihre inneren Strukturen zu verstärken. Mit geweiteten Augen sah Brommin zu, wie sich neue Verstrebungen und Pfeiler an Wänden und Decken der Brücke bildeten. Er unterrichtete die anderen. Die Zündung war erfolgreich, wie ihr sicher schon bemerkt habt. Keine nennenswerten Schäden am Objekt Tor. Der Lichtblitz war deutlich zu sehen. Die Olayaner sollten das auf jeden Fall mitbekommen haben. Ja, ich spüre, dass Levirock schon auf dem Rückweg ist. Hoffentlich verläuft er sich nicht unterwegs. Fang scherzte, also schien sich seine Laune ein wenig zu bessern. Als Späher der Truppe kannte er jeden Standort seiner Kameraden. Als Späherr der Truppe konnte er den Standort seiner Kameraden jederzeit auf dem Meter genau bestimmen. Selbst durch das Nichts zwischen verschiedenen Welten hindurch war es ihm auf diese Weise möglich, Agenten auf ihrer Mission zu bewachen. Noch eine Sekunde, dann ist die Nachricht gesendet. Brommin, bitte unterrichte mich, sobald du irgendeine Reaktion erkennen kannst. Im Funkverkehr scheint sich nichts zu ändern. Erschöpft schlängelte sich Fang von der Konsole herunter und kreiste über den Köpfen seiner Kameraden, wobei er wie beim Rückenschwimmen den Bauch nach oben drehte und mit den Beinen paddelte. Immer wieder warf er im Vorbeikommen an der Station des Vaukas einen Blick auf dessen Sichtschirm, stieß dann aber enttäuschte Dampffontänen aus, weil sich nichts Neues abzeichnete. Die Olayaner verharrten in ihrem bisherigen Verhalten. Frachtschiffe beluden sich mit der Ernte der Sonnenfelder, einige Schlepper transportierten ausgebüxte Mondkälber zurück zu ihrer Herde und rankende Konstruktionskreuzer bauten weiter an den zahlreichen Raumstationen, die den Heimatplaneten umkreisten. Levirock war zurückgekehrt und bewies ein für seine Verhältnisse erstaunliches Gespür für die Situation. Er warf einen Blick zu Fang, dann zu Avia, die sanft den Kopf schüttelte. Anschließend setzte er sich schweigend an die Funkkonsole und streifte sich den Hörer locker über die massigen Schädel. Das erwartungsvoll gespannte Nicht-Aussprechen so vieler Fragen und Erklärungen schwirrte durch die Kommandantenbrücke. Oh, ich geb's gleich auf. 4 Blättchen noch. Das erwartungsvoll gespannte Nicht-Aussprechen so vieler Fragen und Erklärungen schwirrte durch die Kommandobrücke und füllte die Luft mit einer Armee unsichtbarer Frage- und Ausrufezeichen. Dann hatte der Drache genug von der Warterei und schwebte zu seinem Kentaurenkollegen. »Die Sprengung ist so gelaufen wie geplant?« fragte er, obwohl er sich schon davon überzeugt hatte. Levirock brummte zur Antwort nur ein tiefes »Mmm« und fuhr nervös mit dem Zeigefinger über die Verkleidung seiner Arbeitsfläche. Chiami hatte die glatten Kanten der Konsole mit verholzten Wüsten verstärkt, was sie fast auf die doppelte Größe hatte anschwellen lassen. Ihnen lief eindeutig die Zeit davon. Mittlerweile war Thor der olajanischen Heimatwelt zu nahe gekommen, um noch sinnvoll abgelenkt oder gesprengt zu werden. Keines der anderen Raumschiffe schien den gefährlichen Besucher bemerkt zu haben. In den Köpfen der Agenten malten Sorgen und vor allem auch die Frage, ob die Mission abzubrechen sei. In einer untergehenden Welt zu stranden, war kein Zuckerschlecken. Jeder nutzte diese Minuten auf seine Weise, um sich für den Endspurt zu stärken. Levirock holte ein Messer aus der Tasche seiner Astronautenmontur und begann es zu polieren. Während er dem Funkverkehr der Olajaner lauschte, ohne ihre Worte zu verstehen, vollführten seine Finger auf der Klinge kreisende Bewegungen mit einem Stück Leder, wieder und wieder, geradezu meditativ. Fang zog weiter seine Bahnen und schien sich aus der Situation völlig in das Innere seines Kopfes zurückzuziehen. Schnell war die Decke des Raumes voller Rauchschwaden, die der Drache wie ein kleiner Quirl immer wieder durcheinander wirbelte. Im Kommandosessel, mehr oder weniger zur Bewegungslosigkeit verurteilt, befreite Avia kurzerhand ihre Hände aus der Verbindung mit dem Raumschiff. Sie zog eine ihrer Vorratsflaschen hervor und stärkte sich. Sie zog eine ihrer irdenen Vorratsflaschen hervor, die, wie sie ihren Freunden einmal verraten hatte, flüssiges Sonnenlicht von ihrer Heimatwelt Jeliban enthielt. Der Effekt war sofort sichtbar. Ihre Gestalt streckte sich, ihre Blätter gewannen gesunden Glanz zurück und ihre tiefschwarzen Augen schienen von innen heraus zu glühen. Brommin schließlich wischte sich mit den Fingern müde über die Augen. Auch er hatte seine persönlichen Nahrungsvorräte dabei, die er nun anbrach. Aus einer der zahllosen Taschen seiner Hose fischte er einen Brotkanten, den er mit Käse, Gemüse und Fleisch belegte. Jede dieser Zutaten kam aus einem anderen Beutelchen oder Sack seiner Kleidung hervor. Da er vor allem für die medizinische Versorgung der Gruppe verantwortlich war, pflegte er, einen guten Teil seiner Apotheke direkt am Körper zu tragen. Schließlich spülte er seine Stärkungsration mit einem Schluck aus der Feldflasche an seinem Gürtel herunter. »Auf, Kameraden! Bevor wir einschlafen oder uns vor Gram zerpflücken lassen, lasst uns beraten, was wir noch tun können. Der Patient ist noch nicht verstorben, aber wir Ärzte stehen ratlos vor ihm. Leert die Taschen eurer Ideensammlung. Vielleicht verbirgt sich darin noch mehr als nur ein altes Stück Bindfaden und ein paar Wollmäuse.« »Welche Reichweite hat deine Kraft, Avia?« fragte Fang unvermittelt. »Ich glaube, sie reicht, soweit ich sehen kann. Oder soweit meine Stimme trägt? Ich glaube, ich habe es noch nie ausprobiert, an mein Limit zu gehen. Interessante Frage. Aber wie kommst du darauf?« Die Augen des Drachen funkelten voller Hoffnung. »Ich komme darauf, weil ich überlege, ob du die Schiffe der Olajaner nicht über Funk dazu bringen könntest, eine Barriere zu bilden, die den Asteroiden bremsen könnte.« »Zumindest würden mich diejenigen hören, die die Kommunikationsstation bemannen, aber die Schiffe selbst? Das wird schwierig. Da wäre es einfacher, direkt mit ihnen zu sprechen, zu ihnen zu singen.« »Wie willst du das tun?« fragte der Drache, der in seinen Kreisen innegehalten hatte und nun flach über dem Boden vor dem Kommandantensessel schwebte. »Gib mir einen Moment.« Brommin holte Luft, um etwas zu bemerken, doch Fang, der Avias angespannten Gesichtsausdruck beobachtete, hob die Tatze, um ihn aufzuhalten. Ohne ein Wort zu wechseln, warteten sie, was die Jelibani aushackte. Sie war ganz in ihre Aufgabe versunken und so wirkte es wie ein Auftauchen aus tiefen Wassern, als sie ihre Augen aufriss und freudig strahlte. Chiami hat die Möglichkeit, direkt mit ihren Artgenossen zu sprechen. Es ist natürlich kein echtes Singen, aber ich würde zu gern ausprobieren, ob ich meine Macht mit ihrer Hilfe über längere Strecken projizieren kann. Ich bin zuversichtlich. Fang nickte aufmunternd. Dann auf, Blätterbarden, teile deine Künste mit diesem Universum. Und Avia sang. Pflanzen produzieren nur selten hörbare Töne. Die meisten von ihnen unterhalten sich mit einer chemischen Geheimsprache, die kein Außenstehender wahrnimmt. Die Stimme der Yelibani war ein besonderes Phänomen, das im Inneren ihres Kopfes erzeugt wurde und durch verschiedene Öffnungen nach außen drang. Ohne Atem, ohne Stimmbänder, ohne Lungen. Auf diese Weise konnte die Blätterbardin Töne aushalten, an- und abschwellen lassen, die andere Sänger gar nicht zu erzeugen vermochten. Ihr ging nie die Puste aus. Ihr waren in der Tonhöhe und Lautstärke völlig andere Grenzen gesetzt als einem Wesen, das auf traditionelle Weise sang. War die Komposition, die Avia in diesen Minuten aus dem Nichts erschuf, schon Wunder genug und von einer bezaubernden Schönheit? Ihre Kameraden auf der Brücke lauschten andächtig und hatten alle anderen Tätigkeiten eingestellt. So wurde diese Darbietung in dem Moment übertroffen, in dem sich das lebendige Raumschiff dazugesellte. Chiami nahm den Gesang der Yelibani auf und grollte und zirpte ihr jeden Ton in vielfacher Verstärkung nach. Dies soll nicht heißen, dass die Musik einfach lauter wurde. Stattdessen erhielt sie eine planetenerschütternde Intensität, eine Dringlichkeit und Kraft, die jede Faser der Agenten, jedes Staubkorn im All und jedes andere Schiff in Reichweite zum Schwingen brachte. Ohne dass er es irgendwie nachprüfen konnte, gewann Fang die Gewissheit, dass der Gesang seiner Freundin überall, im ganzen olajanischen Raum empfangen wurde. Er verstand den Inhalt ihrer Botschaft nicht, da diese sich ausschließlich an pflanzliche Lebewesen richtete, aber die Energie der Nachricht konnte auch er spüren. Levi Rock hatte bis ins Mark erschüttert die Augen geschlossen und schwankte auf seinen Beinen wie ein Schiff im Orkan. Brommin musste sich mit 5 seiner Arme an der Wand abstützen. Die freie Hand legte er sich auf den Brustkorb, ganz erfüllt von dem Eindruck, als müsse er von so viel musikalischer Kraft schier zerspringen. Nur Fang schwebte in einer Blase drachenmagischer Schwerelosigkeit über dem Boden und konnte der Darstellung lauschen, ohne in seiner körperlichen Stabilität beeinträchtigt zu sein. Dann ebbte der Gesang ab und Avia kehrte mit flatternden Augenlidern in die Wirklichkeit der Brücke zurück. Ihre Kameraden, noch ganz ergriffen von dem Erlebnis, mussten langsam die Köpfe schütteln, um die Klänge hinter sich zu lassen. Brommins Finger flogen über den Sichtschirm, vergrößerten Einstellungen, fahndeten nach Veränderungen und sorgten schließlich dafür, dass das Hauptbild so weit herauszoomte, dass man den Schwarm der Pflanzenraumschiffe von Olaya beobachten konnte. Sie hatten einen rhythmischen Tanz begonnen und organisierten sich entlang der Flugroute des Asteroiden Thor. Immer mehr von ihnen sammelten sich und bildeten eine Art organischer Leiter, die links und rechts der Bahn des Weltraumgeschosses Spalier stand. »Sie hören auf Avia! Seht doch! Seht doch!« Vor Aufregung trommelte er mit den Fingern mehrerer seiner Hände auf den Schirm. Levirock und Fang stimmten in den Jubel mit ein. Auch Avia ließ sich zu einem erleichterten Aufseufzen hinreißen. Dann warf Thor seine Schale ab. Nur ein kleiner Bildausschnitt von Brommins Station war der Beobachtung des Asteroiden gewidmet, doch dort war deutlich zu erkennen, was geschah. Entlang der Längsachse bildeten sich tiefe Spalten, von denen vorher keine Spur zu erkennen war. Die Oberfläche wölbte sich nach außen und entfaltete sich in Form 4 gleich großer Teile, die, nur noch mit einem schmalen Endstück befestigt, Fallschirmartig hinter dem Asteroiden aufklappten. Unter dieser dünnen Haut war ein pulsierender Keimling verborgen. Ein kilometerlanger Embryo, zartes pflanzliches Gewebe, das sich nun wie im Zeitraffer aufrichtete und wuchs. Es ist ein Same? Schrie Fang verblüfft. Brommin, bring ihn auf den Hauptschirm! Nun, in der vergrößerten Darstellung war noch besser zu sehen, was sich neben Chiami abspielte. Avia bemühte sich, Abstand zu der seltsamen Verwandlung zu gewinnen und ließ das Schiff der Agenten abdrehen. Sekunden später lösten sich die Hüllblätter des Asteroiden Samen, der keiner war. Sekunden später lösten sich die Hüllblätter des Asteroiden, der keiner war, und trudelte in die Schwärze der Alls davon. Noch hatte nichts den Flug Thors gebremst, denn auch diese aufklappende Schale fand im Vakuum des Raums kaum Widerstand. Nun aber wuchs rasend schnell ein grüner Trieb aus der Spitze des Embryos. Zuerst schoss er in der Länge vor, doch dann plattete sich die Spitze ab und bildete ein flächiges Blatt, das sich komplizierten Faltungen unterwarf wie eine Origami-Blume. Weitere Ranken trieben aus dem freigelegten Keimling und schnell verwandelte sich der einst torpedoförmige Asteroid in ein Kunstwerk aus Grün und Leben. Ähnlich den Solarsammlern ihres eigenen Schiffes wuchsen an den Flanken der neugeborenen Pflanze Fächer von Laub, die sie mit Energie versorgten. Die zarte Blüte an der Spitze begann glitzernde Pollen oder Sporen auszustoßen und erzeugte damit eine Bremswirkung, die sich auf den gesamten Körper der Pflanze erstreckte. Gelegentlich sah es so aus, als würde Thor ins Trudeln geraten, doch dann stabilisierte sich seine Achse wieder. Langsam, aber sicher verlor er an Geschwindigkeit. Levirock hatte sich den Kopfhörer wieder ins Ohr gesteckt. Fahrig tapste er auf dem Übersetzungsgerät herum. Dann grunzte er. »Ich muss euch sicher nicht sagen, dass die Olayaner total durchdrehen. Ich glaube, ich höre Jubel. Und Anfeuerungsrufe. Einige klingen aber auch ziemlich verwirrt. Avias Eingreifen hat sie wohl mehr gestört als der heranschießende Asteroid. Der Same, die Pflanze, was auch immer bei Uglung dieses Ding nun auch ist. Auch Brommin fand die Sprache wieder. Ihr bremst deutlich ab. Ich sehe den Ausstoß eines primitiven Antriebssystems. Keine Gefahr mehr für den zentralen Planeten. Die Olayaner sind zur Stelle und docken an die Pflanze an. Seht nur, links und rechts, als würden sie eine Ranghilfe für einen Weinstock aufbauen. War das die ganze Zeit schon klar, dass dieses Ding keine echte Gefahr darstellt? Warum haben unsere Kundschafter das nicht herausgefunden? Murrte Fang. Ich war persönlich zu Besuch auf Olaya. Unsere Späher trifft keine Schuld, merkte Avia an. In all den Jahren, in denen wir diese Welt beobachtet haben, hat es nie Anzeichen für die Ankunft solcher Samen gegeben. Ich glaube, auch für die Bewohner dieser Welt ist das ein kleines Wunder. Nochmal. So dumm ist Levirock auch nicht. Kann es sein, dass ich diesen Samen erst geöffnet habe, dass er eigentlich auf dem Planeten aufgeschlagen wäre, sich aber vorher entfaltet hat, weil wir Sprengladungen auf seiner Schale gezündet haben? Fragte Levirock. Er machte große Augen. Mit einer fahrigen Geste schob er sich die Kopfhörer von den Ohren. das wird es zu untersuchen gelten, wenn wir zurück in der Fabrik sind. Ich schlage vor, wir gehen wieder auf Tauchgang. Funkverkehr abschalten. Chiami soll sich so unauffällig wie möglich verhalten. Wir haben durch Avias Eingreifen schon genug Fragen für die Olayaner aufgeworfen. Hoffen wir, dass unser in Erscheinung treten durch die Ankunft des Samens in Vergessenheit gerät. Fang stieß wieder helle Rauchwölkchen aus und schien weitgehend zufrieden zu sein. Wir hätten einfach zusehen können. Ich bin mir sicher, dass nie wirklich Gefahr für diese Welt bestand, meinte Brommen. Manchmal hilft warten. Meine Stimme ist verschwunden. Nein, nein, sie ist noch da.